Die Einweihungsfeier für das Naturmuseum und den zentralen Zoologischen Garten in der TVRK fand am 24. Juli statt. Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der PDRK und Vorsitzender des Ministerkabinetts der TVRK und weitere führende Kader der Partei und des Staates, die Funktionäre der Partei, Streitkräfte des Ministerkabinetts, der Ministerien und zentralen Institutionen, die Mitarbeiter und Erbauer der Armee und Gesellschaft, die Funktionäre und Werktätigen der Organe, Fabriken und Betriebe in der Stadt Pyongyang, die zur Errichtung des Naturmuseums und Rekonstruktion des zentralen Zoologischen Gartens beigetragen haben, die jugendlichen Studenten und Schüler in der Stadt Pyongyang, sowie die in der sozialistischen Heimat weilenden Auslandskoreaner nahmen an der Veranstaltung teil. Die Diplomaten und die Vertreter der internationalen Organisationen, die Militärattachés und ihre Frauen, die Mitarbeiter der ausländischen Botschaften in der TVRK und die ausländischen Gäste, die zu Besuch in der TVRK sind, waren dazu eingeladen. In seiner Einweihungsrede unterstrich Park Bong-ju, das Naturmuseum und der zentrale Zoologische Garten, die am Fuße des schönen Berges Taesong hervorragend gebaut worden seien, seien die monumentalen Bauwerke in der Ära der Partei der Arbeit Koreas mit der Liebe zu Volk und Nachwuchs und ein liebevolles Geschenk unserer Partei für das Volk und für die jugendlichen Studenten und Schüler. Die Vertreter der Armee und Gesellschaft, verdienstvollen Aktivisten, Studenten und Mittelschüler schnitten das Einweihungsband ab.